Sonja errötete. Und Katharina Iwanowna brach plötzlich in Weinen aus, nannte sich selbst eine nervenschwache, dumme Person, die sich recht erschöpft fühle und dass es Zeit sei, das Gastmahl zu beenden. Alle hätten gegessen und jetzt könne noch der Tee gereicht werden. In eben diesem Augenblick entschloss sich Amalia Iwanowna, die sich nun schon endgültig beleidigt fühlte, da sie an der ganzen Unterhaltung nicht den geringsten Anteil genommen und man sie gar nicht angehört hatte, zum letzten Versuch und erlaubte sich mit unterdrücktem Ärger, Katharina Iwanowna eine äußerst sachliche und tiefsinnige Bemerkung darüber zu machen, dass man nämlich im künftigen Pensionat besonders auf die Wäsche der jungen Mädchen Acht haben müsse und dass unbedingt eine tüchtige Dame da sein müsse, um darauf aufzupassen. Und zweitens darauf, dass die jungen Mädchen nachts heimlich keine Romane lesen. Katharina Iwanowna, die wirklich angegriffen und sehr müde war und vom ganzen Gastmahl schon mehr als genug hatte, schnitt Amalia Iwanowna schroff das Wort mit der Bemerkung ab, dass sie Unsinn quatsche und nichts davon verstehe. Dass die Sorge um die Wäsche Sache der Waschfrau sei, nicht der Vorsteherin einer Anstalt für junge adlige Mädchen, und was das Lesen von Romanen anbetreffe, sei ihre Bemerkung einfach unanständig und sie bitte sie bloß um eines, endlich zu schweigen. Amalia Iwanowna wurde rot und antwortete verärgert, dass sie es nur gut gemeint hätte und dass sie für die Wohnung schon lange kein Geld erhalten habe. Katharina Iwanowna wies sie sofort zurück, indem sie ihr sagte, dass sie lüge, wenn sie behaupte, es nur gut gemeint zu haben, weil sie schon gestern, als der Verstorbene noch auf der Bahre lag, sie wegen der Wohnungsmiete gequält habe. Darauf erwiderte Amalia Iwanowna äußerst folgerichtig, dass sie jene Damen zwar eingeladen habe, dass aber die Damen darum nicht gekommen seien, weil sie feine Damen seien und zu unfeinen Damen nicht gehen könnten. Katharina Iwanowna hielt ihr sofort unter die Nase, dass sie, eine Schlampe, gar nicht beurteilen könne, was in Wahrheit fein sei. Amalia Iwanowna konnte das nicht so hinnehmen und erklärte sofort, dass ihr Vater aus Berlin ein sehr, sehr wichtiger Mann gewesen sei, beide Hände in die Taschen gesteckt habe und immer nur Puff, Puff gemacht habe. Und um eine anschaulichere Vorstellung von ihrem Vater zu geben, sprang Amalia Iwanowna vom Stuhl auf, steckte ihre beiden Hände in die Taschen, blies die Wangen auf und begann mit dem Munde unbestimmte Töne, die eigentlich nur wie Pfff, Klangen hervorzubringen, unter lautem Lachen von allen Untermietern, die Amalia Iwanowna absichtlich durch ihren Beifall reizten, weil sie voraussahen, dass die beiden noch handgreiflich werden würden. Das nun konnte wiederum Katharina Iwanowna nicht vertragen und sie sagte unverzüglich und laut, dass Amalia Iwanowna vielleicht nie einen Vater gehabt habe, dass Amalia Iwanowna einfach eine versoffene Petersburger Finnin sei und sicher irgendwo früher als Köchin in Stellung gewesen sei, vielleicht aber sei sie auch etwas Schlimmeres gewesen.